Abschnitt 12 aus Nicholas Nickleby, Band 7, von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 63. Kapitel. Die Brüder geben verschiedene Erklärungen für sich selbst und andere. Tim Linkinwater macht eine für sich allein. Es waren einige Wochen vergangen und der erste Eindruck des entsetzlichen Ereignisses war vorüber. Madeline war entfernt worden, Frank auf einer kleinen Reise begriffen und Nicholas und Kätchen hatten einen ernstlichen Anfang gemacht, ihren Schmerz zu unterdrücken und füreinander und ihre Mutter zu leben, welche sich in den traurig veränderten Zustand der Dinge schlechterdings nicht zu finden wusste, als eines Abends durch Tim Linkinwater von Seiten der Brüder eine Einladung zum Mittagessen auf den folgenden Tag an Nicholas, Kätchen, Mrs. Nickleby und auch die kleine Miss La Creevy erging, deren ganz besondere Erwähnung geschah. »Nun sagt mir nur, Kinder, was dies zu bedeuten hat«, nahm Mrs. Nickleby das Wort, sobald sich Tim wieder entfernt hatte. Nicholas lächelte. »Ich wiederhole, Nicholas«, fuhr die gute Dame mit einer unergründlich geheimnisvollen Miene fort, »was hat diese Einladung zum Mittagessen zu bedeuten? Was ist Ihre Absicht und Ihr Zweck?« »Ich denke, Ihr Zweck besteht darin, dass wir essen und trinken und einen angenehmen Tag haben sollen«, sagte Nicholas. »Und du meinst, das wäre alles?« »Ich vermag nicht mehr zu ergründen, Mutter. Dann will ich dir sagen, dass du dich ein wenig überrascht sehen wirst. Verlass dich darauf, es steckt etwas mehr dahinter als ein bloßes Mittagsmahl.« »Vielleicht Tee und Abendessen?« »Ich würde in deiner Stelle nicht so töricht reden, lieber Nicholas. Die Herren Wohlgemut lassen uns, was ich dir sage, nicht so zeremoniös zum Mittagsessen um nichts und wieder nichts einladen. Du wirst es schon sehen. Du glaubst mir freilich niemals. Schon gut. Es wird sich ja finden. Nur erinnere dich dessen, was ich jetzt sage, und sag hinterher nicht, dass ich es nicht gesagt hätte.« Nach dieser Stipulation verließ Mrs. Nickleby, welche Tag und Nacht durch die Vision eines Eilboten, der in größester Hast hereinstürzte, um anzukündigen, dass Nicholas zum Kompagnon der Firma Wohlgemut aufgenommen sei, diese Seite der Sache und beleuchtete eine andere. »Es ist äußerst wunderbar«, sagte sie, »dass auch Miss La Creevy eingeladen ist. Auf mein Wort, es setzt mich in das größte Erstaunen. Es ist natürlich höchst angenehm, und ich zweifle nicht, dass sie sich sehr gut benehmen wird, was sie immer tut. Sehr erfreulich ist es auch zu denken, dass sie durch uns in eine solche Gesellschaft eingeführt ist, und ich freue mich ausnehmend darüber, denn sie ist eine sehr artige und gutmütige kleine Person. Ich wollte nur, eine Freundin könnte ihr beibringen, wie hässlich ihr Haubenbesatz ist und wie abgeschmackt die Schleifen aussehen. Es kann aber natürlich nicht sein, und wenn sie es einmal liebt, sich zu einer Vogelscheuche zu machen, so hat sie ohne Zweifel das vollkommene Recht dazu. Man sieht sich niemals selber, hat sich nie selbst gesehen und wird sich auch wohl nie selber sehen.« Diese moralische Betrachtung erinnerte sie an die Notwendigkeit, die sorgfältigste Toilette zu machen, um Miss La Creevy das Gegengewicht zu halten, derselben zur Folie zu dienen und an sich selbst ein Muster darzustellen, wie man sich kleiden müsse. Sie begann daher eine Beratung mit Kätchen über gewisse Bänder, Handschuhe und Garnierungen, und da dieser Gegenstand ein verwickelter und von der höchsten Wichtigkeit war, so drängte er bald den zuvor besprochenen gänzlich in den Hintergrund. Der große Tag war da, und sie ließ sich sogleich nach dem Frühstück von Kätchen ankleiden, deren später begonnene Toilette äußerst einfach war, aber so befriedigend ausfiel, dass Kätchen nie reizender ausgesehen hatte. Miss La Creevy langte mit 2 Schachteln an, aus welchen beim Hineintragen in das Haus die Böden herausfielen und mit einem in ein Zeitungsblatt gewickelten Pakete, auf welchem im Omnibus ein Herr gesessen hatte, weshalb der Inhalt erst wieder ausgeplättet werden musste. Sie fuhren in einer von den Brüdern geschickten Kutsche ab, in welcher sie von Nicholas geholt wurden. Mrs. Nickleby konjekturierte unterwegs sehr viel, was sie zum Mittagessen haben würden, inquirierte Nicholas in Betreff seiner am Vormittage gemachten Entdeckungen, ob er etwas wie Schildkrötensuppe gerochen und wo nicht was er gerochen hätte, würzte die Unterhaltung mit Reminiszenzen von Diners, welchen sie vor einigen 20 Jahren beigewohnt, und nannte nicht bloß die Gerichte, sondern auch die Gäste, was ihre Zuhörer nicht eben im allerhöchsten Maße interessierte, da nicht einer unter ihnen auch nur die Namen besagter Gäste jemals gehört hatte. Der alte Butler empfing sie mit tiefer Ehrerbietung und vielem Lächeln und führte sie in das Besuchszimmer, wo sie von den Brüdern so sehr herzlich und vertraulich begrüßt wurden, dass sogar Nicholas in Verlegenheit geriet. Noch verlegener aber war Käthchen, da sie wusste, dass die Brüder von allem, was zwischen ihr und Frank vorgegangen, Kenntnis hatten. Mr. Charles führte sie an ein Fenster und fragte, ob sie Madeline schon wieder gesehen hätte. Käthchen verneinte. »Haben Sie auch nicht von ihr gehört, liebes Kind?« »Ich habe einen einzigen Brief von ihr gehabt. Ich dachte nicht, dass sie mich so bald vergessen hätte.« »Ei, ei, sie arme Kleine«, rief Bruder Charles so liebevoll, als ob sie sein eigenes Kind gewesen wäre. »Was sagst du dazu, Bruder Red? Madeline hat ihr erst ein einziges Mal geschrieben, Red, und sie hat nicht geglaubt, so bald vergessen zu werden, Red.« »Oh, das ist ja betrübt, gar zu betrübt«, sagte Red. Die Brüder wechselten einen Blick, sahen Käthchen eine Zeit lang ohne zu reden an, drückten einander die Hände und nickten, als ob sie sich zu etwas höchst Erfreulichem Glück wünschten. »Gehen Sie in das Zimmer dort, liebes Kind«, sagte Bruder Charles, »und sehen Sie zu, ob Sie nicht einen Brief von ihr auf dem Tische finden. Wenn es der Fall ist, so können Sie sich Zeit nehmen, denn wir essen noch nicht, noch lange nicht.« Käthchen ging und Bruder Charles wendete sich zu Mrs. Nickleby. »Wir haben uns die Freiheit genommen, Ma'am, auf eine Stunde vor der eigentlichen Essenszeit einzuladen, weil wir vorher noch von einem kleinen Geschäft reden wollten. Liebster Red, willst du den Gegenstand nicht angeben? Mr. Nickleby, haben Sie die Güte, mir zu folgen?« Nicholas folgte ihm in ein Zimmer, wo er zu seinem Erstaunen Frank fand, den er weit entfernt geglaubt hatte. »Reicht euch die Hände«, sagte Mr. Wohlgemuth. Es hätte keine Aufforderung dazu bedurft. Der alte Herr weidete die Blicke eine Zeit lang schweigend an den Gestalten der beiden jungen Männer, setzte sich an seinen Schreibtisch und sagte endlich: »Ich wünsche euch als Freunde, treue und innige Freunde zu sehen und würde, wenn ihr es nicht wärt, anstehen zu sagen, was ich sagen will. Tretet näher.« Er nahm ein Papier aus dem Schreibtische und fuhr fort. »Schaut her, dies ist eine Abschrift von dem Testamente des Großvaters Madelinens von mütterlicher Seite, worin ihr 12.000 Pfund vermacht werden, zahlbar, sobald sie mündig wird oder heiratet. Er zürnte ihr, weil sie ihren Vater nicht verlassen wollte, und vermachte sein Vermögen daher einer öffentlichen Anstalt. Fasste aber 3 Wochen später dieses Testament ab, das nach seinem Tode entwendet wurde. Das Geld fiel der erwähnten Anstalt zu, die sich jedoch jetzt nach gepflogenen Unterhandlungen bereit erklärt hat, es wieder herauszuzahlen. Madeline ist daher die Herrin über ihr Vermögen, sobald einer der bezeichneten Fälle eintritt. Ihr versteht?« Frank bejahte. Nicholas dagegen getraute sich nicht zu reden, um nicht hören zu lassen, dass seine Stimme bebte und verbeugte sich bloß. »Die Wiederherbeischaffung dieser Urkunde ist dein Verdienst, Frank«, fuhr der alte Herr fort. »Madeleines Vermögen ist nicht bedeutend. Allein wir lieben sie und würden dich lieber mit ihr als irgendeinem anderen uns bekannten, wenn auch dreimal reicheren Mädchen verheiratet sehen.« »Bist du geneigt, dich um ihre Hand zu bewerben?« »Nein, Onkel, ich interessierte mich für die Wiederherbeischaffung jener Urkunde, indem ich glaubte, dass Madeleines Herz bereits einem anderen gehörte, der tausendmal größere Ansprüche auf ihre Dankbarkeit hat. Es scheint, dass ich darin zu rasch geurteilt habe.« »Wie du immer tust, wie du immer tust«, rief Bruder Charles seiner angenommenen Würde gänzlich vergessen. »Wie kannst du denken, Frank, dass wir den Wunsch hegten, du möchtest nach Geld heiraten, während Jugend, Schönheit, Liebenswürdigkeit und alle Tugenden, welche das Herz schmücken, in so seltenem Vereine, wenn auch ohne Geld, zu haben waren?« »Wie konntest du hingehen und Mr. Nicklebys Schwester Anträge machen, ohne uns davon zu sagen, um uns für dich sprechen zu lassen?« »Ich wagte kaum zu hoffen.« »Wagtest kaum zu hoffen, dann war ja unser Beistand eben umso notwendiger. Mr. Nickleby, Frank hat doch einmal richtig, wenn auch rasch, geurteilt. Madeleines Herz gehört allerdings einem anderen. Reichen Sie mir Ihre Hand. Es gehört Ihnen, was auch ganz natürlich ist. Ihnen, der Sie desselben wert sind. Madeleine erwählt sie zum Gatten und wählt so, wie wir, ihre besten Freunde, es nur wünschen und wünschen können. Auch Frank wählt nach unseren Wünschen. Er sollte ihrer Schwester kleine Hand haben, und wenn sie ihn 100-mal zurückgewiesen hätte, ja, sollte sie doch, soll sie haben. Sie handelten edel, da sie unsere Gesinnungen nicht kannten. Jetzt aber, da sie sie kennen, müssen sie tun, was ihnen befohlen wird. Es war eine Zeit, wo ich und mein teurer Bruder Red fast barfuß umherirrten. Gott verhüte, dass wir in irgendetwas als in Jahren und Glücksumständen seitdem verändert wären. Oh, Red, Red, Red, welch ein glücklicher Tag ist der heutige für dich und mich. Ach, dass unsere arme Mutter am Leben geblieben wäre, uns heute zu sehen, Red. Wie hoch erfreut würde die gute Seele gewesen sein. Bruder Red war unbemerkt von den jungen Leuten mit Mrs. Nickleby längst eingetreten, eilte jetzt herbei und schloss Bruder Charles in die Arme. »Hol mein kleines Kätchen«, sagte der Letztere nach einem kurzen Stillschweigen, »hol sie herein, Red. Lass mich Kätchen sehen und küssen. Ich habe jetzt ein Recht dazu, war sehr nahe daran, als sie vorhin kam, bin schon oft nahe daran gewesen. Nun, mein Kindchen, haben Sie den Brief gefunden? Oder fanden Sie vielleicht gar Madeleine selbst? Wie hat sie ihrer Freundin und Pflegerin so ganz vergessen? Und ist dies nicht fast der köstlichste Spaß von allem?« lass ab«, sagte Red. »Frank wird eifersüchtig werden, und wir erleben gar noch einiges Halsbrechen vor dem Essen.« »So mag er sie mit sich fortnehmen, Red. Madeleine ist im anstoßenden Zimmer. Mögen sämtliche Liebende das Feld räumen und untereinander reden, wenn sie etwas zu sagen haben. Weiß sie alle hinaus, Red, alle hinaus!« Bruder Charles ließ sogleich selbst die Tat den Worten folgen, indem er das errötende Mädchen an die Tür führte und mit einem Kusse entließ. Frank war nicht eben träge, ihr nachzufolgen, und Nicholas war am ersten von allen verschwunden. Es blieben also nur Mrs. Nickleby und Miss La Creevy, welche beide nach Herzenslust schluchzten, die Brüder und Tim Linkinwater, der soeben mit hell leuchtenden Augen hereingetreten war, zurück. »Was meinen Sie, Tim Linkinwater, Sir?« sagte Bruder Charles, der stets den Sprecher machte. »Sind die jungen Leute nun glücklich?« Sie ließen sie nicht so lange in Ungewissheit, als sie es ihrer Erklärung gemäß wollten, erwiderte Tim spottend. Mr. Nickleby und Mr. Frank sollten, ich weiß nicht wie lange, in ihrem Zimmer sein und der Himmel weiß was alles anhören, ehe sie mit dem Waren herausrückten. »Red«, rief der alte Herr, »Red, hast du jemals einen solchen Bösewicht gesehen wie Tim Linkinwater? Klagt mich der Ungeduld an, er, da er es doch eben gewesen ist, der uns morgen, Mittag, Abend gepeinigt hat, hingehen und alles ausschwatzen zu dürfen, bevor unsere Pläne halb reif waren, bevor wir nur das Mindeste hatten einleiten können.« »Ist er nicht die Büberei selbst, Red?« »Ja, das ist er, Bruder Charles. Tim Linkinwater ist die Ruchlosigkeit selbst. Man kann Tim nicht trauen. Tim ist ein junger Brausekopf, muss ernsthaft und gesetzt werden. Das fehlt ihm noch sehr. Muss sich noch die Hörner ablaufen, kann dann aber vielleicht mit der Zeit ein achtbares Mitglied der Gesellschaft werden.« Da dieser Scherz einer der Stehenden unter den alten Knaben und Tim war, so lachten alle drei sehr herzlich und würden vielleicht noch weit länger gelacht haben, wenn die Brüder nicht bemerkt hätten, dass der überglücklichen Mrs. Nickleby daran gelegen war, ihren Gefühlen Worte zu geben. Sie führten sie daher unter dem Vorwande hinaus, sie wegen wichtiger Anordnungen in Rat nehmen zu müssen. Tim und Miss La Creevy hatten einander sehr oft gesehen und stets gern und viel miteinander geplaudert, waren immer große Freunde gewesen und es konnte also nichts natürlicher sein, als dass Tim, da sie noch immer fortschluchzte, den Versuch machte, sie zu trösten. Da Miss La Creevy auf einem altmodigen, für zwei Personen eingerichteten Kanapee am Fenster saß, so war es gleichfalls natürlich, dass sich Tim zu ihr setzte. »Weinen Sie nicht«, sagte er mitleidig und beruhigend. »Ich muss«, versetzte Miss La Creevy. »Oh, tun Sie es nicht«, sagte Tim, »bitte tun Sie es nicht.« »Ich fühle mich so glücklich«, schluchzte das kleine Frauenzimmer. »So lachen Sie«, sagte Tim, »lachen Sie!« Was Tim in aller Welt mit seinem Arme anfing oder wollte, weiß der Himmel allein, aber er stieß mit dem Ellenbogen gerade hinter Miss La Creevy gegen das Fenster und es ist klar, dass er dort nichts zu tun hatte. »Lachen Sie«, sagte Tim, »oder ich werde weinen.« »Warum wollten Sie weinen?« fragte Miss La Creevy lächelnd. »Weil ich mich gleichfalls glücklich fühle. Wir sind beide glücklich und ich würde gern dasselbe tun, was Sie tun.« Sicherlich gab es nie einen Mann, der so unruhig gesessen hätte, wie Tim in diesem Augenblicke saß, denn er stieß abermals gegen das Fenster, fast an derselben Stelle, und Miss La Creevy bemerkte, sie wäre überzeugt, dass er es noch zerbrechen würde. »Ich wusste, dass Ihnen der Auftritt Freude machen würde«, sagte Tim. »Es war sehr gütig von Ihnen, an mich zu denken«, erwiderte Miss La Creevy. »Nichts in der Welt hätte mir nur halb so viel Vergnügen machen können.« »Warum mochten Sie, die kleine Miss und Tim, dies alles flüstern? Es war doch kein Geheimnis. Und warum mochte Tim Linkinwater Miss La Creevy so scharf ins Auge fassen und Miss La Creevy so forschend auf den Fußboden blicken? »Es ist gar erfreulich für Leute, wie wir sind«, sagte Tim, »die wir das ganze Leben einsam zugebracht haben, wenn junge Leutchen, die uns teuer sind, miteinander vereinigt werden, indem sie so viele glückliche Jahre vor sich haben.« »Ja, ja, das ist wahr«, rief Miss La Creevy mit der größten Lebhaftigkeit aus. »Obwohl«, fuhr Tim fort, »obwohl man sich dabei so einsam und verlassen fühlt, habe ich nicht recht?« Miss La Creevy sagte, sie wüsste es nicht. »Es ist in der Tat so«, sagte Tim, »und wir sollten uns deshalb wirklich heiraten. Meinen Sie nicht?« »Welche Possen«, rief Miss La Creevy lachend aus, »wir sind zu alt dazu.« »Nicht im Mindesten«, sagte Tim, »wir sind zu alt, um allein zu bleiben. Warum sollten wir nicht lieber heiraten, statt die langen Winterabende allein an unseren Kaminen zu sitzen? Warum sollten wir nicht einen Kamin daraus machen und einander ehelichen?« »Oh, Mr. Linkinwater, Sie scherzen!« »Nein, ich scherze keineswegs. Ich will, wenn Sie wollen. Sagen Sie ja, meine Verehrte.« »Die Leute würden nur darüber lachen.« »Lassen wir sie lachen. Ich weiß, wir sind beide nicht empfindlich und wollen mitlachen. Wie oft und herzlich haben wir nicht schon miteinander gelacht, seit wir uns kennen.« »Das haben wir freilich«, sagte Miss La Creevy, ein wenig nachgebend, wie Tim glaubte. »Es sind die glücklichsten Stunden meines Lebens gewesen, zum wenigsten, wenn ich nicht in dem Comptoir und bei den Gebrüdern Wohlgemut war. Bitte sagen Sie ja.« »Nein, nein, wir dürfen nicht daran denken. Was würden die Brüder dazu sagen?« »Um alles in der Welt«, rief Tim in seiner Unschuld aus, »meinen Sie denn, ich würde an so etwas ohne Ihr Vorwissen gedacht haben? Sie haben uns absichtlich allein gelassen.« »Ich werde Ihnen nie wieder in das Gesicht sehen können«, jammerte Miss La Creevy. »Willigen Sie ein. Lassen Sie uns ein komfortables Paar werden. Wir werden hier in dem alten Hause wohnen, in welchem ich 44 Jahre gehauset habe. Wir werden in die alte Kirche gehen, in welcher ich die ganze Zeit hindurch jeden Sonntagmorgen gewesen bin. Wir werden alle meine alten Freunde um uns haben. Dick, den Torweg, den Brunnen, die Blumentöpfe, Mr. Franks Kinder und Mr. Nicklebys Kinder, denen wir wie Großvater und Großmutter sein werden. Lassen Sie uns ein komfortables Paar werden, füreinander sorgen, und sollte eins taub, lahm, blind oder bettlägerig werden, wie froh würden wir sein, jemanden zu haben, den wir lieb hätten und mit dem wir plauderten und der uns Gesellschaft leisten könnte. Oh, sagen Sie ja, Beste!« 5 Minuten nach dieser ehrlichen, auf ihr Ziel gerade lossteuernden Erklärung plauderten Miss La Creevy und Tim so vergnüglich miteinander, als ob sie seit 50 Jahren miteinander verheiratet gewesen wären und in der ganzen Zeit niemals einen Streit gehabt hätten. Und nach weiteren 5 Minuten, als Miss La Creevy hinausgeeilt war, um zuzusehen, ob ihre Augen rot wären und um ihr Haar wieder zu ordnen, ging Tim stattlichen Schritts nach dem Besuchszimmer und rief nachdrücklich: »Es gibt in ganz London kein zweites Frauenzimmer wie Miss La Creevy. Ich weiß es in ganz London nicht.« Der apoplektische Butler war mittlerweile infolge des unerhörten Aufschubs der Mittagstafel fast bis zu Krampfzufällen gediehen. Nicholas eilte auf sein stürmisches Mahnen hinunter und eine neue Überraschung erwartete ihn. Er holte nämlich einen gentil gekleideten Unbekannten ein, der gleichfalls nach dem Speisezimmer ging und dachte noch, wer der Herr wohl sein möchte, als derselbe sich umdrehte und plötzlich seine Hand ergriff. »Newman Nux«, rief Nicholas erfreut. »Ja, ich bin es. Ihr Newman, ihr getreuer Newman, mein liebster Freund, ich wünsche Ihnen Glück, Gesundheit, frohen Sinn und Segen aller Art. Ach, es ist mir zu viel, es macht mich ganz zum Kinde.« »Wo haben Sie denn gesteckt? Was haben Sie getrieben? Ich habe 100-mal nach Ihnen gefragt und erhielt stets zur Antwort, dass ich bald genug von Ihnen hören sollte.« Ich weiß es. Sie wollten, dass alle Freude zusammenkommen sollte. Ich habe Ihnen geholfen. Sehen Sie mich an, sehen Sie mich nur an. Ich bin ein anderer Mensch geworden, aber ich kann nichts mehr sagen. Verdenken Sie mir diese Tränen nicht.« Sie gingen Arm in Arm in das Speisezimmer und setzten sich nebeneinander. Nie gab es ein solches Mittagsessen seit Anbeginn der Welt. Da war der alte Bankschreiber Tim Linkinwaters Freund, die alte Dame, Tim Linkinwaters Schwester und Tims Schwester, erwies Miss La Creevy so viel Aufmerksamkeiten, der alte Bankschreiber machte so viel Späße, Tim war in der allerrosigsten Laune und die kleine Miss La Creevy so komisch ernsthaft, dass die Genannten allein schon die angenehmste Gesellschaft von der Welt gebildet haben würden. Und dann war Mrs. Nickleby so majestätisch und verbindlich, Madeline und Käthchen erröteten so viel und ihre Augen leuchteten so selig. Nicholas und Frank waren so freundschaftlich gegeneinander und so stolz und alle vier so stillselig, Newman war mehr als bescheiden und so überglücklich und die Zwillinge wechselten so schelmische, vergnügte Blicke, dass der alte Diener wie versteinert hinter seiner Herren Stühlen stand und nur mit schwimmenden Augen umherzuschauen vermochte. Je länger man bei Tische saß, desto unbefangener und womöglich heiterer wurden alle und der Brüder bestimmte Erklärung bei Aufhebung der Tafel, dass sie den Damen nicht eher gestatten würden, sich zu entfernen, bevor sie nicht der Reihe nach geküsst wären, gaben dem Bankschreiber Veranlassung, so viele witzige Dinge zu sagen, dass er sich wahrhaft selbst übertraf und als ein Wunder des Humors angesehen wurde. »Liebes Käthchen«, sagte Mrs. Nickleby, die Tochter beiseite nehmend, sobald die Damen oben angelangt waren, »es war doch dein Ernst nicht, was du mir von Miss La Creevy und Tim Linkinwater sagtest?« »Mein voller Ernst, Mutter.« »So etwas ist mir in meinem Leben noch nicht vorgekommen.« »Mr. Linkinwater ist ein ganz vortrefflicher Mensch und für sein Alter auch noch ganz jugendlich.« »Für sein Alter, oh ja, auch sagt niemand etwas gegen ihn, ausgenommen, dass ich ihn für den schwächsten und törichtsten Mann halte, den ich jemals gekannt habe. Ich spreche aber von ihrem Alter. Einem Frauenzimmer seine Hand anzubieten, das noch halb so alt sein muss als ich, und dass sie so dreist gewesen ist, den Antrag anzunehmen, es ist doch in der Tat gar zu...« »Gleich viel, Käthchen. Lass gut sein. Sie ist mir ganz zuwider geworden.« Sie entfernte sich kopfschüttelnd und benahm sich den ganzen Abend inmitten der allgemeinen Heiterkeit, welche folgte und an welcher sie mit dieser Ausnahme vollen Anteil nahm, gegen Miss La Creevy äußerst zurückhaltend und steif, um dadurch ihre entschiedene Missbilligung der verletzenden Aufführung und des gröblichen Vergehens der kleinen Malerin an den Tag zu legen. Ende von Abschnitt 12, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 16. November 2024.